Seid ihr beide euch allein überlassen. Sobald ihr Weisung erhaltet, setzt euren Weg fort. Prinz, noch einmal, vergiss das Wort nicht. Schweigen. Papageno, wer an diesem Ort sein Stillschweigen bricht, den strafen die Götter mit Donner und Blitz. Camino. Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich doch in meiner Strohhütte oder im Wald, so hörte ich doch manchmal einen Vogel pfeifen. Psst, nur mit mir selbst hätte ich wohl reden dürfen. Und auch wir zwei könnten miteinander sprechen. Wir sind ja Männer. Psst. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Schau mal. Camino, wer da hereinkommt. Sag mal, Alte, ist der Becher für mich? Ja, mein Engel. Wasser. Ja, mein Engel, Wasser. Nicht mehr und nicht weniger als Wasser. Komm, Alte, setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lange. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 18 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 2 Minuten? Ja. Na, du schaust eher aus wie 118 Jahre. Hast du auch einen Geliebten? Ich freilich. Ist er auch so jung wie du? Nicht gar. er ist um 10 Jahre älter. Wie nennt sich denn dein Liebhaber? Papageno. Papageno? Ich wär dein Geliebter? Ja, mein Engel. Sag mir, wie heißt du denn? Ich heiße... Dank, ihr Götter. Die Alte ist verschwunden. Nun sprech ich kein Wort mehr.